Magnificenz, Herr Dekan, Herr Regierungsrat, meine Damen und Herren. Es war in diesen Vorlesungen von den Schiffern die Rede. Zum Teil am Anfang von denen, die das Unheil und das Böse erhellen möchten. Dann von den Schiffern der Transzendenz, den Schiffern des Einen, des persönlichen Gottes, des menschgewordenen Gottes. Es war die Rede vom Erdenken der Gottheit in den spekulativen Schiffern seines Persönlichseins, seiner Allmacht, dem Verhältnis von Erkennen und Wollen in ihm, von der Trinität. Und schließlich war die Rede und war fast die Hauptsache von dem Hinausdrängen über alle Schiffern in den sprachlosen Grund. Nur wenige Beispiele habe ich aus dem reichen Feld der Schiffern der Transzendenz vergegenwärtigt. Im Lehrvortrag auf dem Katheder kann natürlich niemals der Ursprung selber zur Sprache gebracht werden. Genug, wenn er von Weitem fühlbar wird. Heute möchte ich nun den Sinn des bisher Vorgetragenen zusammenfassen mit der Frage, welche Folgen hat diese Denkungsart, hat die Philosophie für unsere geistige und reale Situation? Schiffern sind Sprache der Wirklichkeit der Transzendenz, nicht die Transzendenz selber. Sie sind schwebend, vieldeutig, nicht allgemeingültig. Ihre Sprache ist nicht hörbar für unseren Verstand, sondern nur für uns als mögliche Existenz. Im historischen Bericht werden solche Schiffern nach verschiedenen Gesichtspunkten geordnet als ein Haufen von Fantasien und Illusionen. In der philosophischen Besinnung aber, der die Berichte dienen, können wir durch ein mit ihrem Denken sich vollziehendes inneres Handeln uns selbst vorbereiten. Nur in den geschichtlich einmaligen Augenblicken ursprünglicher Vergewisserung und Entscheidung der Existenz selber können die Schiffern wirklich erhellende Kraft haben. Das moderne wissenschaftliche Erkennen, davon war die Rede, bringt uns in den ständig wachsenden Besitz von Wissen und Können in der Welt. Unter dem suggestiven Eindruck dieser Erfolge sieht der unkritische Verstand in dem, was er erkennen und machen kann, alles, was ist. Existenz und Transzendenz sind ihm inexistent, ein Nichts, von dem trunkene Philosophen in Begriffskonstruktionen unverständlich reden. Überträgt der unkritische Verstand seine Weise des Wissens und Könnens in der Welt auf das Ganze der Welt, dann macht er sich ein vermeintlich wissenschaftliches Weltbild. Die Folge ist die Entzauberung der ganzen Welt durch den Wissenschaftsaberglauben. Ein wissenschaftliches Weltbild gibt es nicht. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir gerade durch die Wissenschaften die Klarheit darüber gewonnen. Früher waren Weltbilder, die das Denken ganzer Zeitalter beherrschten, wundersame Schiffern, die uns heute noch ansprechen. Das sogenannte moderne Weltbild dagegen, begründet auf die Denkungsart, die in Descartes repräsentiert war, das Ergebnis einer Philosophie als Pseudowissenschaft, hat nicht den Charakter einer Schiffer für Existenz, sondern einer mechanischen und dynamischen Apparatur für den Verstand. Die Welt, in der wir wissenschaftlich erkennen und die als Ganzes uns nie zum wissenschaftlichen Gegenstand werden kann, ist für das Erkennen zerrissen. Wie auch immer man unter Ideen von Einheiten ins Unendliche fortschreitend in der Welt die Zusammenhänge findet, wissenschaftlich leben wir ohne Weltbild. Existenziell haben wir alle möglichen Weltbilder innerhalb der vieldeutigen Chiffernsprache zur Verfügung. Wenn ein Theologe das moderne Weltbild anerkennt, das nicht rückgängig zu machen sei, da er Wissenschaft und wissenschaftsabergläubische Denkungsart nicht klar unterscheidet, dann kann er auf den Gedanken kommen, den biblischen Glauben zu entmythologisieren, um Schwierigkeiten für den modernen Menschen aus dem Weg zu schaffen. Seine Meinung ist, dass bei der Entmythologisierung übrig bleibende des Glaubens auf diese Weise zu retten sei, nämlich für ihn das im Neuen Testament bezeugte Heilsgeschehen. Seine Entmythologisierung wird nicht zu Ende geführt, weil durch einen Willkürakt seines Glaubens das Heilsgeschehen kein Mythos, keine ergreifende Chiffer sein soll. Im Ganzen aber raubt er uns dadurch, dass er entmythologisiert die Mythenwelt im Ganzen, das heißt das Reich der Chiffern überhaupt, nimmt uns die Sprache der Transzendenz in ihrem ganzen Reichtum und ihrer Vieldeutigkeit. Die Aufgabe in der Situation des wissenschaftlich-kritischen Denkens einerseits und des Wissenschaftsaberglaubens andererseits ist nun vielmehr die Verwandlung der leibhaftigen Mythen in Chiffern als Sprache der Transzendenz. Die Reinheit der Transzendenz, unbefleckt von ihrer falschen Realisierung in der Endlichkeit von Raum und Zeit, wird zum stillen, übermächtigen, umgreifenden, durch das wir zu uns selbst kommen. Dann ist das Hören der Sprache der Chiffern nicht Illusion, sondern das Hören transzendenter Wirklichkeit in vielen Sprachen, die einander bedrängen. Die Chiffernwelt ist ein Raum des geistigen Kampfes. In ihm begegnen sich Menschen, die sie selbst werten. Ihre Kommunikation bleibt in Bewegung. Die in den Chiffern sich kundgeben, durch Mächte, jetzt selber dieses in einer Chiffer ausgesprochen, die sozusagen den Menschen in der Chiffer gesagt, zu ihrer Stätte haben, wobei die Menschen nicht anders als durch Chiffern sprechen können oder hören können. Was der Mensch in den Chiffern hört, das führt ihn zu seinem Adel oder zu seiner Niedrigkeit. So tief sein Blick in den Grund dringt, so tief wird der Ursprung aus ihm selbst heraus wirksam. Je klarer wir in der Welt uns orientieren, die Dinge in ihren Bereichen allgemeingültig erkennen und planend machen, umso mehr wird uns das andere heller, wahrer, wirksamer, das andere, das ohne allgemeingültige Wissbarkeit unser Leben zum Aufschwung im Ernstwerden bringt. Die Verwandlung der Leibhaftigkeit der Transzendenz in die Sprache der Chiffern ist nur ein Moment in dem umgreifenden Erhellungsprozess unseres Wahrheitssuchens. Mit unseren Vorstellungen denken, machen, handeln, schauen, im Ergreifen, im Lassen, in der Hingabe, in allem wollen wir zugleich wissen, was wir damit tun oder erfahren. In den Wissenschaften nennen wir die kritische Vergewisserung die methodologische Vergewisserung. In der Philosophie, die alles, was wir denken, tun, sein können, sind, durchdringt, sprechen wir in einem viel allgemeineren, umfassenderen Sinne von unserer methodologischen Vergewisserung oder unserem methodologischen Bewusstsein. Was heißt das? Dieses bringt uns in Distanz zu allem, was wir denken, tun und sind. Aber nur wenn wir zugleich ganz dabei bleiben, werden wir in der Distanzierung nicht nur befreit, sondern frei, weil erfüllt aus dem Grunde. Dann werden wir uns reiner und entschiedener einsenken in das, von dem wir uns reflektierend distanzieren. Wir werden erst recht mit uns identisch, wenn wir so zur Wahrhaftigkeit über uns und das, was wir tun, gelangen. Was nur gedacht wird, ohne das nicht aufhörende methodologische sich vergewissern und auf Wahrheit hin prüfen, was nur gedacht wird, konnte in der Weise seines Gedachtseins als Erfindung des Geistes blühen, aber wirkte notwendig gegen Wissen und Wollen vieldeutig. Wenn die erste große methodologische Erhellung für uns bei Plato liegt und wir heute an ihm uns noch schulen, so heißt das ausdrücklich, das ist keine Erfindung der Philosophie unserer Zeit. Es gehört zum Philosophieren auf den Höhepunkten, denn nach Plato ist es bald verloren gegangen. Oder was in der Welt getan wurde von Menschen, ohne sich seiner bewusst zu sein, das konnte in seiner Unmittelbarkeit für uns groß und bewunderungswürdig sein und mit Ehrfurcht erblickt werden. Aber es führte durch seinen Ruhm auf gute wie auf schlimme Wege, wenn jene Distanzierung im Wissen davon ausbleibt. Erst in der Reflexion auf das, was gedacht, denkend getan und gehandelt wurde, erst durch die Klärung des Sinns der Geltung dessen, was wir darüber sagen, dazu sagen, was wir selber auszusprechen wagen, werden wir philosophisch wahrhaftig. Wir werden dann frei von den unbefragten Selbstverständlichkeiten, frei von den festen Behauptungen, von dem diktatorischen Denken in Machtsprüchen, frei von dem Zwang der logischen Konstruktionen, deren Voraussetzungen nicht bewusst geworden sind. Wir werden befreit von allen Kategorien, aus den Fesseln der Sprache, aus der Unterwerfung unter die eigenen Gedanken. Wir werden Herr unserer Gedanken, wie es das Wesen der Philosophie ist. Dann aber der Verzicht auf die Realisierung der Chiffern zur Leibhaftigkeit einer Transzendenz in das Schwebende aller Chiffern bringt, da die Distanzierung im methodologischen Bewusstsein uns eigentümlich leer werden lassen kann, ist die Folge dieser Befreiung etwa, dass wir nicht mehr glaubend existieren können, wenn die Leibhaftigkeit aufhört des Göttlichen, aber dann die Chiffern nicht mehr im Ernst als Sprache der Transzendenz gehört werden und nicht mehr den Raum der Existenz erhellen. Wenn die Befreiung von der sinnlich beängstigenden, oder sinnlich sichernden Leibhaftigkeit, nicht zur Erfüllung der Freiheit durch den Bezug auf die Transzendenz ohne jene Leibhaftigkeiten zur Folge hat. Wenn vielmehr mit der Leibhaftigkeit auch die Wirklichkeit der Transzendenz verloren geht, wenn im allumfassenden methodologischen Bewusstsein das uns nunmehr durchsichtig werdende Denken im Distanzieren auch die befragte Selbstverständlichkeit raubt, wenn wir aus dem Dabeisein zum Reden über die Dinge, über die Verfahren, im ständigen Beurteilen dessen, was geschieht, und nichts anderes übrig lassen, wenn die reflektierende Distanz mit ihrer Wahrhaftigkeit uns in einen unüberwindbaren Schwindelzustand bringt, der als Übergang zu allem Philosophieren gehört und als Schwindel von den Griechen her schon überliefert worden ist, wenn mit der Reflexion unsere Substanz verzehrt wird, hat dann die Befreiung zur Freiheit geführt? Wir antworten nein. Die moderne Befreiung ist keineswegs schon etwas, das frei gemacht hat. Sie hat die Möglichkeit, zur Freiheit zu gelangen, aber noch nicht ihren Besitz. Die radikalste Befreiung, die wir zu kennen meinen, kann, so scheint es, die Freiheit des Menschen vernichten. Ist nicht die Folge die Leerheit, das Nichts? Oder geht der Weg zu einer neuen Erfüllung, durch die wir selbst werden? Hat die Entzauberung der erkennbaren Welt das Erlöschen auch allen denkenden Glaubens zur Folge? Oder gewinnt der Glaube selber eine neue Gestalt? Falls dies heute nur wenigen Einzelnen zuteil werden sollte, so genügt das nicht. Denn wenn auch im Sein und Tun des Einzelnen der Grund aller menschlichen Dinge liegt, so sind diese doch durch das Miteinander, durch die gesellschaftlichen Zustände, die Politik und die Geschichte bestimmt. Jeder einzelne Mensch lebt unter den Milliarden der Erdbevölkerung und jeder von diesen ist ein Einzelner. Für uns alle gemeinsam gilt: Die durch die Wissenschaften entstandene Wissenssituation ist unentrinnbar. Was aber als Wissenschaftsaberglaube, als vermeintlich aufgeklärte Philosophie, als kirchliche Glaubenskonvention verbreitet ist, dass es nicht eine unentrinnbare Situation ist, vielmehr selber der Erhellung, Veränderung und Aufhebung zugänglich. Die durch Wissenschaft und Technik sich heute mit unheimlicher, wachsender Schnelligkeit stets verwandelnde Daseinssituation ist ebenso unentrinnbar, wie aber der Mensch als Einzelner und in gemeinschaftlichem Willen sie gestaltet, das liegt an ihm. Die geistigen und die realen Daseinsfolgen unserer Befreiung sind also zweideutig. Die Befreiung führt entweder aus dem stets gegenwärtigen Ursprung des Menschen zur Freiheit schaffenden Selbstseins, oder sie führt aus der existenziellen Kraftlosigkeit des aus dem Wissenschaftsaberglauben und der technischen Überwältigung erwachsenen Nihilismus in das totale Unheil der rational beherrschten Unfreiheit. Denn wenn die meisten Einzelnen durch die Befreiung widerstandslos geworden, in der Vergessenheit der Freiheit als solcher, dann blind und ahnungslos hindrängen in die totale Herrschaft des terroristischen Funktionsapparates, so scheint das die natürliche Folge der Befreiung, wenn ich die Freiheit selbst aus eigener Fülle ihre Motive findet. Was die Zukunft bringt, zeigt sich keinem Wissen in passivem Zusehen zum politisch-soziologischen Verlauf und zu einer Realität des Menschen, wie er nun einmal sei. Sie zeigt sich auch nicht dem abstrakten Entschluss zu dem, was sein sollte. Denn wer Realitäten nicht sieht, gerät mit seinem Entschluss ins Leere. Wer aber die Freiheit des Entschlusses nicht als entscheidenden Faktor erfährt, der gerät in die Sklaverei unter gemeinte oder nicht gemeinte Realitäten. Was Realität ist, das ist selber eine wesentliche Frage. Wir haben als Menschen, einzige Wesen in dieser Welt, die wir kennen, keine Chance ohne Wahrhaftigkeit. Wahrheit gestattet aber keine Halbheit. Das spüren wir fast handgreiflich in der Weltlage heute. Wenn es möglich ist, den Sinn des Lebens nur in der Macht, die auf Gewalt beruht, zu finden und alle Dinge, Gedanken, Vorstellungen, Glaubensinhalte, Begehrungen zu manipulieren, um sie der Gewalt dienstbar zu machen, wenn das Dasein auf das Prinzip der Lüge gestellt ist, mit den Wendungen wahr ist, was dem Volke, was dem Staate, was dem Kommunismus und so fort nützt, dann ist die letzte übrig bleibende Wahrheit nur in dieser einen der gewaltsamen, bedingungslosen, uneingeschränkten Herrschaft. Wenn dagegen Wahrheit in der Macht liegt, die nur an der Grenze sich der Gewalt bedient, solange Gewalt unter Menschen durch Gewalt in Schach gehalten werden muss, zuletzt nur noch der Verbrecher durch die Polizei, dann ist diese auf Wahrheit gegründete Macht so lange unterlegen, als sie in sich selbst noch der teilweisen Lüge, der Verschleierung und damit der Halbheit verfällt. Dann ist die gegen sich selbst wahrhaftige, nicht in sich verlogene, sondern bedenkenlos lügende Gewalt der Terrorherrschaft gleichsam mit Recht überlegen. Es ist, als ob heute die Bedrohung durch das Äußerste, durch die Einigung von Lüge und notaler Herrschaft im Zwangsapparat der organisierten Gewalt, den Menschen erst zur Selbstbehauptung durch vollkommene, rückhaltlose Wahrhaftigkeit bringen solle oder im Falle des Versagens der Wahrhaftigkeit das Todesurteil über den Menschen gesprochen werde. Jeder Mensch wirkt mit an der Entscheidung durch seine Wahrhaftigkeit und Unwahrhaftigkeit in kleinsten Dingen. Durch sein Tun und sein Nichttun macht seine Bedeutung als Einzelner für den Gang der Dinge noch so gering sein wie seine Stimme bei den großen Wahlen. Entscheiden tun zuletzt die Einzelnen. Während uns die Befreiung von der täuschenden Leibhaftigkeit der Transzendenz zum Hören der Schiffersprache in ihrer vieldeutigen Tiefe bringen kann, während wir durch das Reflektieren methodologische Bewusstsein Wahrhaftigkeit in der Distanz zu den Dingen zu uns selbst gewinnen, während Realitäten des Zeitalters wie Stimmungen der Revolte einerseits und die blind vertrauende Glückserwartung andererseits das Bewusstsein unerhörter Macht und totaler Ohnmacht erzeugen, steht über unserem gesamten Dasein nicht als eschatologische Schiffer, sondern als Realität die Frage, wird die Menschheit überhaupt noch weiterleben und wie lange? Hilft uns da die Philosophie? Es scheint gar nicht. Sie hat uns die Befreiungen gebracht, aber nicht die Freiheit. Sie kann nicht verkündigen, nichts Festes, nichts Absolutes als Halt in einer Realität in der Welt zeigen. Sie bleibt in schwebenden Schiffern. Es gibt heute ohne Unredlichkeit nicht mehr eine prophetische Philosophie, die ihr Wissen durch vernünftige Einsicht als das allein Wahre, anderes Ausschließende besitzen und lehren könnte. Was sie als erstes und letztes will, ist Wahrheit, und da niemand sie besitzt, die Forderung der Wahrhaftigkeit. Philosophie setzt alles auf die Wahrheit, sogar ohne vorweg zu wissen, was sie sei. Daher von jeher ihre immer wiederholte und immer wieder ursprünglich ergriffene Frage, was Wahrheit eigentlich sei. Philosophierend glauben wir, alles führe uns auf den rechten Weg, wenn wir wahrhaftig werden. Ohne Wahrhaftigkeit aber sei alles verderbt und verloren. Um Wahrheit nicht ohne Einschränkung zu bemühen, ist Bedingung des Lebenssinnes. Dieses Bemühen verlangt höchste Besonnenheit und Ruhe in der Leidenschaft zur Wahrheit, die schon im unkritischen Wahrheitsfanatismus ganz unwahr wird und verloren geht. Wahrheit scheint gegen das, was wir Glück nennen, scheint gegen unsere Wünsche gleichgültig. Sie kann anblicken als strahlende, uns beschwingende Göttin und das Antlitz der versteinernden Gorgo tragen. Zur Wahrhaftigkeit gehört Mut. Philosophie lehrt, vor dem Äußersten die Augen nicht zu verschließen und im Sehen stand zu halten. Dass der Mensch, nur der Mensch, sich das Leben nehmen kann in hellem, reinem Entschluss, ohne Trübung durch Affekt, vielmehr sich selber treu. Darin liegt eine Würde. Alle Despotien, alle Kirchen, alle Gewalt, die von Menschen über Menschen ausging, haben den Selbstmord perhorresziert. Hier bezeugte sich die Freiheit des Einzelnen, des Menschen als Menschen, der sich der Unterdrückung und dem vernichtenden Leiden entzieht. Die Bereitschaft zum Selbstmord macht frei. Der Selbstmörder hat die Grenze überschritten, vor der wir fragen und fragen. Aber am Ende in Schweigen und Ehrfurcht stehen bleiben. Der Würde, sich im Äußersten selbst den Tod geben zu können, steht die andere Würde gegenüber, die den Menschen durch keine ihm zugefügte Schmach und Schande, durch kein noch so schreckliches Leiden verloren geht. Diese andere, gleichsam würdelose Würde vermag, was wir Menschen eigentlich sind und sein können, offenbar werden zu lassen und um unsere Unwahrhaftigkeit in ihrem letzten Schlupfwinkel noch zu erkennen. Ich spreche von Jesus, dem Menschen, nicht von der Schiffer Christus, von der wir früher gesprochen haben. Für Jesus wurde aus seinem Glauben, verbunden mit dem Gott seiner Väter, die Welt, wie schon am Ende dem Jeremias, unwesentlich. Er liebte und hasste sie nicht, aber in ihr liebte er. In dieser Liebe hob er die Menschen auf, die verloren schienen. Durch diese Liebe verdampfte Gesetz und Moral in der Vollendung des gottverbundenen Menschen. der Anspruch des Höchsten, was dem Menschen möglich sein soll und in der Realität nicht möglich ist, der Anspruch, vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, macht uns Menschen unsere Unzulänglichkeit und unser Versagen durch Jesus offenbar. An dem hier errichteten Maßstab müssen wir unsere ständigen Anpassungen und Halbheiten erkennen. Nicht nur unsere Bosheit steht in Frage, nein, vielmehr unser mit gutem Willen geführtes moralisches Leben. Wenn wir im Willen zu der uns gegebenen endlichen Aufgabe in der Welt nicht nur faktisch gegen die Forderungen Jesu verstoßen, sondern sie bewusst nicht erfüllen wollen, wenn wir entgegen dem Wesen Jesu vielmehr im Kampf des Lebens dem Bösen zu widerstehen suchen, gegen Gewalt die Gewalt setzen, die Gerichte anrufen, ein in Familie und Gemeinschaft geordnetes Leben begehren, dann in unserer redlichen Entschlossenheit können wir uns den Maßstab, den Jesus in das Abendland gebracht hat, doch nicht entziehen. Da wir wissen, dass wir nicht leben wie er und nicht so leben wollen und uns das eingestehen, ist uns die gesicherte Zufriedenheit mit uns verwehrt und der Stolz. Wir haben einen Blick getan dorthin, woher all unsere Lebensweise, wenn sie auch noch so gut scheint, auch in Frage gestellt ist. Jesus ist der größte Revolutionär der Seele. Jesus ließ offenbar werden, wie das bedingungslos Wahrhaftige, Reine, in der Liebe gegründete, keinen Kompromiss zulassende Leben eines Menschen durch die Realität der Welt vernichtet wird. Ein solcher Mensch ist der Welt nicht erträglich. Mit hellem Bewusstsein hat Jesus die Verlassenheit von allen Menschen, den totalen Widerstand der Welt, das schrecklichste physische Sterben erlitten. Er hat das unendliche Leiden nicht weggeredet, sondern äußerster Not als wahrhaftiger Mensch das große, gläubige, jüdische Wort am Kreuz hängend gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wird im Scheitern und Sterben vollendet, was ein wirklicher Mensch erfahren und sein kann? Juden haben in ihrer Gotteserfahrung den Grund gelegt für das Abendland bis heute. Ihre Bibel ist unsere Bibel. Sie ist von Juden, die nach Jesu Hinrichtung in ihm den Christus glaubten, durch einen kleinen Anhang das Neue Testament erweitert. Dieser enthält das unendlich Kostbare, die Überlieferung vom Menschen Jesus. Ist unter den Verdiensten der Kirchen, die groß sind, trotz allem Bösen, was sie durch die Jahrtausende getan und veranlasst haben, das Größte vielleicht die Einprägung der Bibel, der ganzen Bibel, Alten und Neuen Testaments, in das Glauben und Denken und Deuten des Abendlandes? Die Kirchen trugen das Feuer mit, das ihre Verkrustungen und Konventionen, ihre Erleichterungen wieder und wieder durchbricht. Durch Jesus kommt zur Geltung, was die Kirchen verschleiern, während sie sich auf ihn gründen. Die Frage an Schicksal und Möglichkeit des Menschen in einer nie erreichten Tiefe aus der Bindung an Gott. Die Frage gestellt durch die Verwirklichung eines Menschen, der zu sagen vermochte, was er sah, glaubte, forderte, was er lebte und erlitt. Für Jesus, den letzten der jüdischen Propheten, ihnen verbunden, schwanden dahin der nationale Gedanke, der Gesetzesgedanke, die Organisation von Kirchen und Riten, die Theologien. Juden, die an Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit unendlich Leidenden, die immer wieder Verfolgten und Erschlagenen, die im Bunde mit Gott in Resten doch immer sich behaupteten, ein einziges Wunder unserer Geschichte, allein Kraft ihres Glaubens, haben in Jesus ihre sie gleichsam vertretende, menschlich große Gestalt hervorgebracht, Zeichen des Menschenschicksals und des jüdischen Schicksals in einem. So konnte ein Mensch sein. Es gibt Theologen, die darauf bestehen, dass Jesus auf den Wogen des Sees ging, Wasser in Wein verwandelte, dass er leibhaftig aus dem Grabe auferstanden ist und als Auferstandener sich leibhaftig zeigte und verkündigte. Sie wenden sich wohl zornig gegen uns, die Gott, wie sie sagen, verharmlosen, wenn wir dergleichen leuchten, als etwas, das gar nicht Gegenstand des Glaubens sein kann. Ist es vielleicht umgekehrt? Ist nicht dieses Bestehen auf der Leibhaftigkeit dessen, was schlechthin nicht leibhaftig sein kann, dieses Bekennen eines alsbald sich fixierenden Dogmas, die Verharmlosung der Wirklichkeit Jesu und der Wirklichkeit des Menschen überhaupt? Handelt es sich in der Entstehung des dogmatisch bekennenden Glaubens um eine für uns kaum verstehbare, grundsätzliche Kritiklosigkeit im Augenblick der Schöpfung, die in der Folge nicht ohne Unredlichkeit festgehalten werden kann? Ist die Beruhigung, die durch die Festigkeit solchen dogmatisch bestimmten Glaubens erlangt wird, vielleicht eine den furchtbaren Ernst des biblischen Glaubens aufhebende Harmlosigkeit? Verharmlosung ist es, vor den unaufhebbaren Grenzsituationen auszuweichen. Ist der Glaube der Jünger und Apostel, denen ratlos vor dem Ende des am Kreuze Jesus, der leibhaftig auferstandene Gott wurde, denen Golgatha und Auferstehung auf der gleichen Ebene von Realität standen, als sie die Auferstehung als Antwort Gottes auf die Verzweiflung am Kreuze fassten, ist dieser Glaube eine ergreifende Schiffer, von der wir jetzt nicht reden, auch zu einer Verführung geworden, um vor sich selbst erfahrene, mit sich selbst erfahrene Grenzsituationen zu verleugnen, sich zu bergen in der sichernden Glaubenserkenntnis und sich zu beruhigen. Aber nun wieder die Philosophie, die von jenen Glaubenden als nichtig verworfen werden musste. Sie befreit den Menschen, aber wieder die Frage, erfüllt sie seine Freiheit? Jeder wesentliche Gedanke der Philosophie weist über sich hinaus in die Wirklichkeit, die den Sinn des Philosophierens erfüllt. Dort erst geschieht, was als gemeinter Inhalt einer Aussage nicht mehr zu treffen ist. Das Philosophieren hat gleichsam zwei Flügel. Der eine schlägt in der Anstrengung des Mitteilens unteilbaren Denkens in der Lehre eines Allgemeinen. Der andere schlägt mit solchem Denken in der Existenz des je Einzelnen. Nur beide Flügel gemeinsam gewinnen den Aufschwung. In der Besinnung denkender Aneignung wird Klarheit gewonnen für das, was Wirklichkeit nur hat in der Lebenspraxis. Philosophie führt dorthin, wo jeder Einzelne sich geschenkt wird, nicht durch Philosophie, sondern durch Transzendenz und wo er durch seine Existenz entscheidet. Wer einmal aus der Quelle der Philosophie getrunken hat, kann sie nie mehr entbehren. Ihre Einsicht kann noch dann helfen, wenn ich mir ausbleibe, denn ich weiß immer noch durch sie, was möglich ist. Ich habe durch sie Geduld gelernt und Bescheidung, bin aber ständig aufgerufen zur Aktivität, denkend mich vorzubereiten und mich zu erinnern. Aber ist der Mensch nicht überfordert, wenn er in der Sprache der schwebenden Schiffern in Reinheit den Ernst erfahren soll, den einst die sinnliche Leibhaftigkeit der Transzendenz erzeugt? Wenn er in den sich distanzierenden, auf Wahrhaftigkeit hin prüfenden Fragen doch erst recht in der Substanz des eigentlich Wirklichen stehen soll? Wenn der Gang der realen Ereignisse ihn mit allen Menschen vor die Alternative stellt, entweder einen leblosen Erdball als Stäubchen im All hinterlassen oder eigentliche Menschen zu werden, die miteinander in ihrer Schicksalsgemeinschaft wirkt sich wirklich zu leben und jenem Ende abzuwehren vermögen. Wenn ihm das alles überfordert, so ist dies die geistige und reale Situation, in die ihn des Menschen eigenes Tun und Denken, ohne dass er es wollte oder ahnte, gebracht hat. Wer philosophiert, der glaubt, dass dem Menschen möglich sein müsse, die Aufgabe, vor die ein unerbittliches Schicksal durch ihn selber ihn gestellt hat, schließlich zu erfüllen. Aber er glaubt auch einer Transzendenz, die in einem Scheitern, das nicht einfach misslingen ist, sich zeigt, der zeitfreien Ewigkeit, der wir noch in diesem Scheitern angehören, soweit wir zu unserer Existenz kommen und lieben. Die Überforderung ist das Schwergewicht, das er drücken kann oder das alles hervortreibt an Kräften der Existenz und Vernunft, heraustreibt aus der Gewichtslosigkeit des Nichtigen. Philosophie war stets und ist heute die Revolution der Denkungsart. Diese aber ist, wo der Mensch sich geschenkt wird, getragen von der großen Liebe zum Gegenwärtigen, der Dankbarkeit zu leben, heute und zu keiner anderen Zeit. Der Augenblick ist die einzige Gegenwart des Ewigen. In Unterschied vom verschwindenden Jetzt, das immer nur dahin fließt. Das, worüber man nicht mehr reden kann, woraufhin zu denken möglich ist, woraus alle Philosophie ihren Gehalt hat, ist als Gegenstand nicht da, als Willensziel nicht zu fordern und nicht zu erreichen. Dieses Gegenwärtige ist das Einfache und Unbegreifliche, das in dem mittelalterlichen Vers steht, spricht, den ich in der ersten Vorlesung dieses Semesters zitierte und wiederhole. Ich komme, ich weiß nicht woher. Ich bin, ich weiß nicht wer. Ich sterb, ich weiß nicht wann. Ich gehe, ich weiß nicht wohin. Mich wundert's, dass ich fröhlich bin. Fröhlichkeit, Freude, wenn sie nicht nur dem schönen Lebensjubel vitaler Kraft entspringt und mit ihm dahinschwindet, wenn sie vielmehr die Gewissheit des ewigen Ursprungs ist, dann ist sie in erfüllter Gegenwärtigkeit, solange wir da sind, immer noch und immer wieder möglich.